Ihr habt sicher schon Namen gehört, die man heute noch als Maler so hoch verehrt. Euch sind Rembrandt und Rubens bekannt und sie malten alle im Flandernland. Einer wollte so werden wie sie, so ein unvergessliches Malgenie. Was man heute noch in Flandern erzählt, sind die Abenteuer, die er erlebt. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern, wir wollen heute wieder ein Stück mit dir gehen. Wir wollen dich und deine Zeit verstehen. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern, wir warten gespannt, was heute wieder passiert, ob er gewinnt oder verliert. Niklas!